Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberzin. Wir sprechen über Monate in unserem kleinen, süßen Jahresrückblick. Wir, das bin natürlich ich, der Außerdiener, die und auf der anderen Seite des Internet. Das Zeilenende. Glück auf. Glück ab. Frohes neues Jahr. Und kurz, ebenso. Und allen da draußen natürlich. Ganz kurze Warnung. Wir werden nicht jedes Mal wahrscheinlich dieses ganz große Bouquet am Anfang machen. Wir werden jetzt einfach die Jahresrückblickfolgen, glaube ich, relativ kurz und knackig durchziehen. Also kein großes Geplänkel. Wir werden über die Monate sprechen. An dieser Stelle können wir aber schon mal sagen, wie bist du reingerutscht? Auf einer Eisbahn mit meinen Eltern und der Katze. Wir werden unsere beiden Katzen ganz feste drücken, denn sie haben Silvester ganz tapfer überstanden. So machen wir das. Ja, so werden wir, so haben wir nämlich Silvester verbracht mit Leck mich am Arsch Tabletten in den Katzen. Also ja, ist halt Feuerwerk. Kriegst du hier im Osten nicht raus aus den Sachsen. Wo Sachsen will Dinge sprengen. Ja, und da ist es ja okay. Leck mich am Arsch ist ja, das sind ja Sachen, die Katzen gerne machen. Eben. Juli, wollen wir aus dem Januar 2026 zurückblicken in den Januar 2025? Ich hätte den 28. Januar im Angebot. Ich habe den 29. Januar im Angebot, das heißt, du darfst anfangen. Okay, mal gucken, vielleicht schaffst du es, also wir werden ja 12 Folgen machen, vielleicht wirst du ja irgendwie Gemeinsamkeiten aller meiner Themen finden, mal gucken. Ich habe keine Ahnung, ob da eine Gemeinsamkeit dabei ist, die man erkennen kann. Okay. Ich habe aber eine Grundeinstellung an den Tag gelegt und ja. Gut, okay. Wir beginnen am 28. Januar 2025. Haar bei München, Deutschland. Die Gemeinde erhält das Stadtrecht. Das ist ja schön. Haben sie es geschafft, über weiß nicht, wie viele Einwohner da in der bayerischen Gemeindeordnung vorgesehen ist und hatten dann den Bedarf dazu, zur Stadt zu werden. Na, ich habe noch mal nachgeschaut. Es gibt ja tatsächlich irgendwie nichts, was irgendwie in der Moderne noch irgendwie das Stadtrecht auch nur so kratzt. Ich meine, da wohnen über 22.000 Leute, aber ja, es gibt eigentlich kein Sonderrecht mehr. Ja, aber es klingt gut. Stadthaar. Ich meine, Stadthaar habe ich ja auch, eine Glatze. Also von daher kann man da sehr viele schöne Wortwitze zukünftig mitmachen. Warst du schon mal ja, das Haar? Schön, das. Nee, tatsächlich, obwohl, ich weiß es gar nicht. Vielleicht bin ich mal durchgefahren. Okay. Mal kurz pinkeln, irgendwo essen oder sowas. Aber nee, also ich verbinde damit tatsächlich, glaube ich, nur das Verlagswesen in Bayern. Ist in Haar bei München nicht irgendeiner dieser unsäglich vielen Videospielverlage? Das kann sein. Games da sogar? Naja, Fakt ist auf alle Fälle, sie sind jetzt Stadt und ja nehmen natürlich diese ganzen mittelalterlichen Privilegien mit. Also sie haben jetzt Marktrecht, Zollrecht, Befestigungsrecht. Also sie dürfen jetzt eine Stadtmauer bauen, endlich! Damit die Münchner nicht mehr reinkommen. Damit wenigstens Haar nicht gentrifiziert wird. Na, das Witzige an Haar ist ja tatsächlich, dass es noch nicht mal eine eigene Vorwahl hat. Ja. Das ist so ein bisschen wie Esslingen. Esslingen hat auch keine eigene Vorwahl. Ja, warum auch? Also bitteschön, wer hat noch Festnetztelefone? Ja, aber trotz allem, also es ist ja schon so, dass. Und es liegt auch im Landkreis München. Also. Mhm. Ja, so viel dazu. Also du siehst, es gibt auch im Jahre 2025 noch Dinge, die mal neu entstehen, wo Stadtrecht entsteht und ja. Was hast du denn am 29. Januar? Da ist ja jetzt nicht so extrem viel passiert. Ja. Berlin, 29. Januar 2025. Mit den Worten: Unabhängig davon, wer Ihnen zustimmt, reißt Friedrich Merz die Brandmauer zur AfD ein und öffnet die CDU gewaltsam weiter nach rechts. Man muss ja vorsichtig, Freunde. Wir hatten ja ein Jahr, das nicht arm war an Ereignissen. Und ich saß so bei der Jahresendvorbereitung da und dachte mir, was ist eigentlich alles in diesem Jahr passiert? Und ich hatte dieses Ereignis irgendwie auch im Kopf. Ich hatte es aber eher nach Januar 1933 datiert und habe dann nachgeschaut und festgestellt, es war erst Januar 2025. Naja, man muss dazu sagen, am 31. haben sie ja dann zumindest mal ein paar Anständige gefunden, die sich enthalten haben oder der Wahl ferngeblieben sind. Da haben sie zumindest mal so ein paar, also man muss ja dazu sagen, der Januar letztes Jahr hat bewiesen, dass es Menschen mit Gewissen in der CDU gibt. Mhm. Ja. Ein paar. Die sitzen jetzt vielleicht nicht mehr im Bundestag, aber Es gab sie. Sogar, und jetzt Obacht, sogar in der FDP gab es Menschen mit Anstand und Gewissen. Ja. Also Menschen, die nicht in der offenen Feldschlacht gefallen sind. Menschen, die wahrscheinlich in der dritten oder vierten oder fünften Linieninfanteriereihe standen und Glück gehabt haben, dass sie keine Kugel gefangen haben in der offenen Feldschlacht und die Kanonen der Presse einfach nicht so weit geschossen haben, weil die FDP dann halt doch wieselflink und am Ausweichen war wahrscheinlich. Die Kanonen donnerten. Ich habe es mit Abgeordneten der CDU ja immer so gehalten, dass ich da Schrödingers Gewissen unterstellt angenommen habe. Und dann konnte ich halt guten Gewissens unterstellen, dass die ein Gewissen haben. Und das Problem mit diesem 29. Januar war halt, danach gab es halt Schrödingers Gewissen nicht mehr. Und ja, das war eigentlich sehr traurig. Naja, wie gesagt, es gab ja bei so ein paar zumindest ein Gewissen. Ja, bei so ein paar. Ob sie wieder in den Bundestag geschafft haben, ist halt auch so eine Frage. Mhm. Aber ne, am 28., als die alle gefeiert haben, dass Haar das Stadtrecht bekommen hat, da konntest du halt allen pauschal noch unterstellen, dass sie ein Gewissen besitzen. Und am 29. Wusstest du halt, ja, eher nicht so. Und am 31. stand die Welt noch weiter Kopf. Ah ja, das war mein Jahresauftakt. Ich hab übrigens noch zwei Fun Facts zu Haar bei München. Mhm. Erstens, ich habe drei. Erstens, sie haben drei Kfz-Kennzeichen. Okay. M, AIB und WOR. Schön. Kann ja jeder rausfinden, was er will damit. Dann kommt hinzu, der Bürgermeister zum aktuellen Zeitpunkt heißt mit Nachnamen Bukowski. Den haben sie sicher aber auch ein illegaler Migrant, oder? Na, Andreas Bukowski, keine Ahnung. Du erinnerst dich, Charles Bukowski war aus Andernach. Ja, aber trotzdem. Also der heißt Andreas und Bukowski, der ist mindestens Pole. Genau. Und die Adresse der Stadtverwaltung ist, jetzt halte ich fest, nicht in der Hauptstraße. Sondern in der Nebenstraße. Nee, noch schlimmer. Was ist die dritte Straße in einer Gemeinde, wenn es die Hauptstraße und die Marktstraße schon gibt? Hauptstraße, Marktstraße und Nebenstraße eigentlich, keine nein, Ahnung. Nein, Nebenstraße heißt ja keine Straße. Münchner Straße. Hauptstraße, Marktstraße und was ist die dritte Straße? Ja, Münchner wäre dann die Richtungsstraße. Das sind dann die Straßen, die dann kommen, wenn das Ding. Nee, das dritte im Bunde, wenn es. Adolf-Hitler-Allee. Nein. Was brauchst du in einer Straße, in einer Stadt? Immer eine Hauptstraße, weil das ist die Straße, die dir hauptsächlich durchgeht. Dann hast du eine Marktstraße, weil sie Richtung Markt führt. Und dann hast du was in jeder Gemeinde noch? Eine Kirchstraße. Eine Bahnhofstraße vor allem. Kirchstraße, ja, okay, manchmal. Aber das ist meistens der Kapellenweg. Aber die Bahnhofstraße. Und die Bahnhofstraße ist ja dann auch immer da, wo gewisse Zeitgenössinnen vor allem rumhängen. Und Dementsprechend, wenn die Stadtverwaltung in der Nähe von der Bahnhofstraße ist, dann weißt du, und dass da dann ein Herr Bukowski ist und es drei Verkehrskennzeichen gibt, also mit anderen Worten, da ist großer Durchgangsverkehr. Ja, deshalb wollte man auch Stadtrecht haben. Dann wird's haarig. Schön. In diesem Sinne, das war mein Jahresrückblick zum Januar. Ich freue mich, dass wir das Thema 29. Januar so entspannt und so sanft durchsprechen konnten, ohne dass wir schreien mussten. Ist ja auch nicht Friedrich Merz da. Ich finde es gut. Ja. Gut. Das war's für den Januar. Wir wünschen euch viel Spaß und wir hören uns in ein paar Tagen wieder mit dem Februar. Tschüssing! Tschüss.